ist ein Geben und Nehmen. Leben heißt fallen und wieder aufstehen. Sterben bleibt der letzte Gang. Gehört dazu für jedermann. Hoffnung, ja, die stirbt zuletzt. Im freien Flug, im engen Nest. Schatten allein, die gibt es nicht. Wer sucht, der findet auch das Licht. Wir haben doch so viel schon gesehen. Dann so manche kommen und so manche gehen. Viel erlebt, nicht alles so gewollt. Doch vieles kommt, wie es kommt, und nicht alles, was glänzt, ist Gold. Solange mein Herz noch für mich schlägt, werde ich nach allem suchen, das für Hoffnung steht. Hab all die Scherben nie gezählt, aber ein Leben gewählt, das kein Toter wählt. Und ich liebe es immer noch. Ketten klirren, das Rasseln der Glieder. Allein der Klang, er drückt mich nieder. Steige auf, hör Winde singen. Eklatant, befreiende Stimmen. Ein Fischer wartet oft viel zu lang. Doch nur ein Narr, sein Leben lang. So lang gelähmt, ich will das jetzt. Ein neues Segel ist schon gesetzt. Wir haben doch so viel schon gesehen. Häng die stille Blätter auch mal im Sturm und Regen. Niemals ruhend, weil Winde immer wehen. Doch die Sonne, sie führt uns dem Leben gegen. Ich liebe es immer noch.